Erster, dies ist ein Lied von David für den Musikmeister. Zweiter, mein Gott, warum bist du weg? Ich rufe laut, aber du hilfst mir nicht. Dritter, ich rufe am Tag und in der Nacht. Aber du antwortest mir nicht. Vierter, du bist heilig. Das Volk Israel singt Lieder für dich. Fünfter, unsere Väter haben dir vertraut. Du hast ihnen geholfen. Sechster, sie haben zu dir gerufen. Du hast sie gerettet. Siebter, aber ich bin wie ein kleiner Wurm. Die Leute lachen über mich. Achter, alle Leute sehen mich an und lachen. Sie schütteln den Kopf. Neunter, sie sagen, er vertraut Gott. Gott soll ihm jetzt helfen. Zehnter, du hast mich aus dem Bauch meiner Mutter geholt. Du hast mich beschützt. Elfter, seit meiner Geburt bist du mein Gott. Ich gehöre zu dir. Zwölfter, geh nicht weg von mir. Ich habe große Angst und niemand hilft mir. Dreizehnter, starke Tiere sind um mich herum. Sie machen mir Angst. Vierzehnter, sie machen den Mund weit auf. Sie sind wie hungrige Löwen. Fünfzehnter, ich habe keine Kraft mehr. Mein Herz ist weich wie Wachs. Sechzehnter, mein Mund ist trocken. Meine Zunge klebt fest. Ich bin fast tot. Siebzehnter, böse Menschen sind wie Hunde um mich. Sie verletzen meine Hände und Füße. Achtzehnter, ich kann alle meine Knochen zählen. Die Leute schauen mich böse an. Neunzehnter, sie nehmen meine Kleider weg. Sie spielen darum. Zwanzigster, aber du, Gott, bleib bei mir. Hilf mir schnell. Einundzwanzigster, rette mich vor dem Schwert. Rette mein Leben vor den Hunden. 22. Hilf mir gegen den Löwen. Rette mich vor den wilden Tieren. 23. Ich erzähle meinen Brüdern von dir. Ich lobe dich vor allen Menschen. 24. Lobt Gott. Alle Kinder von Jakob sollen ihn ehren. 25. Gott sieht den armen Menschen. Er hört ihn, wenn er ruft. 26. Ich danke dir vor vielen Menschen. Ich tue, was ich versprochen habe. 27. Die Armen sollen essen und satt werden. Alle sollen Gott loben. 28. Alle Menschen auf der Erde denken an Gott. Sie kommen zu ihm. 29. Gott ist der König. Er regiert über alle Völker. 30. Alle reichen Menschen knien vor ihm. Alle Menschen müssen sterben und ehren ihn. 31. Unsere Kinder werden Gott dienen. Sie erzählen von ihm. 32. Sie sagen den neuen Menschen, Gott ist gut. Er hat alles getan.